Ach, zum Teufel. Ich habe nur noch 10 Minuten Zeit. Aber ich will Ihnen noch davon erzählen, denn meine Heirat ist auch eine interessante Sache in Ihrer Art, versteht sich. Wohin wollen Sie? Wollen Sie schon wieder gehen? Nein, jetzt werde ich nicht gehen. Sie wollten also gar nicht gehen? Nun, wir wollen sehen. Ich werde Sie mitnehmen und Ihnen die Braut zeigen, aber nicht jetzt. Es wird bald Zeit zu gehen. Sie gehen dann nach rechts und ich nach links. Kennen Sie diese Rösslich? Ich meine, dieselbe Rösslich, bei der ich jetzt wohne? Wie? Hören Sie eigentlich zu? Nun denken Sie sich, es ist dieselbe, von der man sich erzählt, dass das kleine Mädchen im Wasser, damals im Winter. Nun, hören Sie zu? Hören Sie zu? Sie ist es auch, die mir diese Geschichte arrangiert hat. Du langweilst dich so allein, sagte sie. Du brauchst einen Zeitvertreib. Ich bin aber ein finsterer, ein langweiliger Mensch. Sie meinen, ich sei fröhlich? Nein, ich bin finster. Ich füge zwar niemandem Schaden zu, aber ich verkrieche mich in eine Ecke. Und zuweilen kann man mich 3 Tage nicht zum Reden bringen. Diese Rösslich aber ist eine durchtriebene Person, sage ich Ihnen. Sie ist nämlich von Folgendem überzeugt. Ich werde bald von meiner Frau genug haben, sie verlassen und fortreisen. Meine Frau aber wird dann ihr in die Hände fallen und sie wird aus ihr Kapital schlagen, in unseren Kreisen und noch höher hinauf. Sie sagte mir nun, es gebe dort einen gelähmten Vater, einen verabschiedeten Beamten, der im Sessel sitzt und seit 3 Jahren die Beine nicht rühren kann. Auch eine Mutter sei da, eine sehr vernünftige Dame. Der Sohn dient irgendwo in der Provinz, hilft ihr aber nicht. Die eine Tochter ist verheiratet, besucht aber die Eltern nicht mehr. Die Eltern haben noch für 2 kleine Neffen zu sorgen, als ob sie nicht genug eigene Sorgen hätten. Und haben ihre jüngste Tochter aus der Schule genommen, noch bevor sie den Kursus absolviert hat. Sie werde in einem Monat 16 Jahre alt, also könnte man sie in einem Monat verheiraten, eben mit mir. Wir fuhren hin. Wie lächerlich das alles war. Ich stellte mich vor. Gutsbesitzer, Witwer, aus bekannter Familie, mit den und den Verbindungen, vermögend. Nun, was ist dabei, dass ich 50 Jahre alt bin und sie nicht mal 16? Wer achtet darauf? Nun, es ist doch verlockend, wie? Nicht wahr? Verlockend, ja. Sie hätten mich sehen sollen, wie ich mich mit dem Papa und der Mama unterhielt. Man müsste etwas dafür bezahlen, um nur zuhören zu dürfen. Schließlich kommt sie, macht einen Knicks. Nun können Sie sich das vorstellen. Sie war noch in kurzem Kleidchen, eine noch unaufgebrochene Knospe. Sie errötete, flammte auf wie Morgenröte. Man hat ihr selbstverständlich alles mitgeteilt.